So, as you can see, so wie ihr sehen könnt, after the last Reinhard's preaching last night, von der letzten Predigt vom Reinhard gestern Abend, the worship leader decided to change his job. Der Lobpreisleiter hat seinen Job entschieden, dass er aufhört damit. Was hat er gesagt? Wechseln. Okay, wechseln. Change his job. He's going to be a translator now. Ich werde heute übersetzen. Especially translating from the tongues. Und zwar von Zungensprache übersetzen. Okay. Beginning now. Yeah. It is very hard for me to express how I'm moved this morning. Es ist schwer für mich, dass ich ausdrücken kann, wie ich heute bewegt bin heute Morgen. About you. Über euch. So I have to start with something. So muss ich mit irgendetwas beginnen. I want to say, ich möchte sagen, good morning, beautiful German speaking people. Guten Morgen, wunderschöne deutsch sprechende Leute. And others. Und andere. I mean, there are some Poles, Czechs, und da sind Polen, Slovaks, Tschechen von der Slowakei. But you know what I mean, right? Ihr wisst, was ich meine. This morning I want to say, good morning, beautiful German speaking people. Heute Morgen möchte ich sagen, guten Morgen, wunderbare deutsch sprechende Leute. And you don't know what I've just said. Und ihr, no idea. Ihr wisst nicht, ihr habt keine Ahnung von dem, was ich gerade you gesagt no habe. Idea. Ihr habt keine Ahnung. You don't know what's going on right now. Ihr wisst nicht, was gerade jetzt abgeht. So I have to explain it. Ich muss es euch erklären. We as a nation, I'm talking about Poland. Wir als Nation, ich rede jetzt von Polen, we still hate you. Wir hassen euch noch immer. I mean, you laugh, thank you, but ihr lacht zwar darüber, danke, aber I'm not going to be politically correct. Aber ich bin heute nicht politisch korrekt. We respect you, like we envy you, and we really hate you. Wir respektieren euch, aber wir hassen euch eigentlich wirklich. Actually, Austrians are kind of out of this hatred. Die Österreicher sind etwas außerhalb von diesem Hass. You know, I'm from Krakow, so I'm kind of like half Austrian, right? Also ich bin aus Krakau, ich bin also etwa halber Österreicher. You know the history of Poland and Austrians, you understand what I'm saying. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von Polen und Österreich und ihr versteht, was ich sage. Poles are still afraid of the German power. Und zwar die Polen haben wirklich Angst vor der deutschen Macht. They don't know what's going on with the power of Swiss banks. Sie wissen nicht, was mit der Macht der deutschen Banken ist. Why Belgian, which is actually for Poles, it is German chocolate, is so good and much better than Polish. Und warum zum Beispiel die belgische Schokolade so gut und viel besser ist als die polnische? Look at the war in the Ukraine. Schaut in die Welt in Ukraine. It's horrible. You don't know what's going on over there. Es ist schrecklich. Ihr wisst nicht, was da abgeht. When traveling here from Poland to Austria, als wir von Polen nach Österreich gefahren sind, we saw with our own eyes so many American heavy military equipment going east. Und da haben wir so viel amerikanische Ausrüstung oder Rüstung gesehen, die nach Osten gegangen ist. NATO is getting ready for the huge war. Die NATO ist bereit für den großen Krieg. We in Poland are ready for the worst. Wir in Polen sind bereit für das Schlimmste. You see, a year and a half ago, vor eineinhalb Jahren, you'd have so many Poles hating Ukrainians. Waren so viele Polen, die Ukrainer gehasst haben. Because, you know, during the Second World War, they used to kill Poles. Denn während dem Zweiten Weltkrieg haben die Polen umgebracht. Like we used to kill them as well. So wie wir auch, wie wir Polen auch sie umgebracht haben. Suddenly, Putin started what he started. Plötzlich hat Putin mit dem begonnen, mit dem er begonnen hat. And now we are brothers forever. Und nun sind wir Brüder für immer. You know, Poland is open for Ukrainians like It is your country, basically. Polen ist offen für die Ukraine, so wie wenn es das eigene this Land wäre. Not like any, this is not other nation. Das you ist, are Poles, we are Ukrainians. Das ist so, ihr seid Polen, wir sind Ukrainer. Now you have Ukrainian flags everywhere in Poland. Wir haben in Polen sure. jetzt überall die ukrainischen Flaggen. European Union, ah, but Ukrainians, obviously. We open. European Union. Wir als Europäische Union, wir sind, das ist nicht so sicher. But Ukrainian flag, it is ours. Aber die Ukrainenflagge, die ist, das ist unsere Flagge. Why? Warum? Because they are being attacked now by one of our worst enemies, denn, Russia. Denn sie werden jetzt attackiert von unseren schlimmsten Feinden, Russland. We love Russians. Wir lieben die Russen. We like drinking vodka together, wir, singing, dancing, you know, Slavic thing. Wir lieben es, Wodka mit ihnen zu trinken, zu singen und zu tanzen. Nastrovje, halleluja! Nastrovje, halleluja! But we are afraid of the Russian state. Aber wir haben Angst, wir fürchten uns vor Russland, vor dem russischen Staat. The spirit of Magog. Der Geist von Magog. You don't know what is worse, the spirit of Antichrist, which is the worst, or the spirit of Magog, which is the East. Wir wissen nicht, was schlimmer ist. Der Geist des Antichristen, das ist im Westen, oder der Geist von Magog, das ist im Osten. And Poland is in between. Und Polen ist genau in der Mitte. Between the spirit of Magog of the East, zwischen dem Geist von Magog von Osten, von Russland, and the spirit of Antichrist, which is Germany. Und dem Geist des Antichristen, das ist Deutschland. This is what they think in Poland, like many Christians in Poland. Das sind viele Christen in Polen und so denken sie. The Antichrist surely will rise in Berlin. Und die Antichristenreise wird beginnen in Berlin. He has to. Die muss beginnen. Where else? In London, in Paris? Wo soll sie sonst beginnen? So in London, beautiful. In Paris? No. Nein. It has to be Berlin. Es muss Berlin sein. So, why am I saying all of this? Während ich, non-correct stuff. Während ich all diese nicht korrekten Dinge sage, because I want to apologize again. Ich möchte mich wirklich entschuldigen. For the last month, im letzten Monat, our Lord showed me my heart and your heart. Und der Herr hat mir mein Herz gezeigt, heart, hat mir mein Herz gezeigt und euer Herz. First of all, he showed me. Als erstes hat mir gezeigt, how much I, as a Pole, even a newborn Pole and a Christian, but still as a Pole, I was afraid of you. Und Gott hat mir gezeigt, wie ich als Pole, obwohl ich von neuem geboren wurde und obwohl ich Christ war, wie ich mich gefürchtet habe vor euch. How much I was sarcastic. Wie sarkastisch ich war über eure Kultur. I didn't hate. But I was afraid and I didn't even know about it. Ich hatte keinen Hass, aber ich habe mich gefürchtet, aber ich habe darüber nichts gewusst. So to be able to preach to German speaking people, the Lord, you know, this is the story of the last couple of weeks, told me first you have to be healed. Okay. Und er hat gesagt, bevor ich zu den deutsch sprechenden Menschen predigen kann, da hatte ich eine Zeit, wo ich geheilt werden musste. Reinhard was the first one to open my heart. Der war der erste, der mein Herz geöffnet hat. For you people. Für euch. I didn't even know it, but for you. Ich wusste es nicht, aber für euch. Then Reini, is he here? Dann Reini. Yeah, there you go. Da hinten ist er. Can you imagine one of my like the very first impressions when listening to their German language was, wow, how beautiful this language is. Und als ich den Reini kennengelernt habe, das Erste, was ich erlebt habe, war, wie wunderbar eigentlich deutsche Sprache ist. You see, what you believe in is what you hear, what you see. Und was du glaubst, ist das, was du hörst und was du siehst. Forgive me, please, but for the, like my whole life, German language for me was like, that was German language for me. Und vergebt mir bitte, aber das Einzige, was ich von Deutschland gewusst habe, war diese Sprache. I was like, even though I knew many beautiful German from East Germany. Und ich habe wunderbare Deutsche gekannt aus Ostdeutschland früher. I had a girlfriend from DDR. Ich hatte einmal eine Freundin aus der DDR. So I know how to say ich liebe dich. Und da wusste ich, wie man sagt, ich liebe dich. The only sentence in German. Das war der einzige Satz, den ich auf Deutsch kannte. But I always thought that when I speak ich liebe dich, it's beautiful. Und ich habe immer gedacht, wenn ich sage ich liebe dich, das ist schön. She was to me always like ich liebe dich. Und sie hat immer nur gesagt ich liebe dich. Even though she wasn't. Aber das war nicht. She wasn't even German. She was actually Russian. Sie war eigentlich keine Deutsche, but, sondern you know, Russin. Being raised in anyway. Aber aufgewachsen in der DDR. Her father was like kind of like a KGB officer. Or und some, ihr Vater war so für einen KGB-Offizier. Strange story. And you know what? I'm healed. Und wisst ihr was? Ich bin geheilt. Finally. Letztendlich. Even a month ago, I was afraid. Come here. Sogar vor einem Monat erst war, hatte ich wirklich Furcht, hierher zu kommen. I was afraid that there is something wrong in my heart. Denn ich habe mich gefürchtet, dass es irgendwas Falsches gibt in meinem Herzen gegen euch. Now I know I'm healed. Aber jetzt kann ich sagen, ich bin geheilt. I'm free. Ich bin frei. And I want you to be free as well. Ich bin frei und ich will auch, dass ihr frei seid. Because you see, all of you, you know what I am talking about now. You don't, many of you don't want to say it to yourself, but you know what I am talking about. You are afraid that you, as German-speaking people, are hated all around the world. Und ihr wisst es vielleicht nicht, aber du hast vielleicht in deinem Innersten das Gefühl, dass du als deutsch sprechender Mensch gehasst wird auf der ganzen Welt. And yes, you still are. Und ja, let me be honest, you still are. Seien wir ehrlich, es ist so. Look at Russians now. Schau die Russen an. I mean the Russian state, not Russian nation. Ich sage jetzt der russische Staat, nicht die Menschen. I love Russians. Ich liebe die Russen. I have some friends from Russia, from Siberia, for example. Ich habe einige Freunde aus Russland, aus Sibirien. Ich liebe sie. And I know how they are afraid of their own government. Und ich weiß, wie sie sich fürchten vor der eigenen Regierung. But what they say now in Ukraine. Aber was sie jetzt sagen in der Ukraine. We don't fight against Ukrainians. They are Slavs, our Slavic brothers. Und wir kämpfen nicht gegen die Ukraine. Sie sind Slaven. Wir sind slawische Brüder. They say we fight against Nazism in Ukraine. Und sie sagen, wir kämpfen gegen Nazis in der Ukraine. What does it mean to be a Nazi? Was bedeutet es, ein Nazi zu sein? To be under European and especially particularly German influence in Ukraine. Das heißt, sie sind unter europäischen, speziell deutschen Einfluss in der Ukraine. This is what they say. Das ist das, was sie sagen. And this is what many people think. Und das ist es, was viele Menschen and glauben. And you know they think like that and you think something about yourself. Please, as a Pole, I'm asking you, stop it. Und als Pole bitte ich dich, hör auf damit so zu denken über dich. Let it go. Lass es los. Let it go. Lass es los. Be free. Sei frei. It has to start among us Christians. Es muss bei uns Christen beginnen. We have to be honest. Wir müssen ehrlich sein. About the things I'm talking about now. Über die Dinge, die ich jetzt sprechen werde. And we have to let it go. Und wir müssen es gehen lassen. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. I saw your hearts. Ich sah eure Herzen. Even last night. Letzte Nacht. Wasn't asleep till like 2 o'clock. Ich habe bis 2 Uhr nicht geschlafen. Looking at your hearts. Ich habe geschaut, wie sind eure Herzen. Having my heart free now. Und ich habe jetzt mein Herz frei. I was able to see the hearts of many German-speaking people. Und so habe ich auch war ich in der Lage, das Herz von vielen deutsch sprechenden Menschen zu erkennen. And I saw how wounded you are. Und ich sah, wie verwundet ihr seid. I could feel it. Ich konnte es fühlen. How wounded you are, especially as Christians, which is shocking. Wie verwundet ihr seid, speziell als Christen, und das ist schockierend. You see, I thought that only we Poles are wounded in our Christianity because of the Catholic Church. Und ich dachte, nur wir Polen sind verwundet, speziell wegen unserer katholischen Kirche. But I saw something horrible. Aber ich habe was Schreckliches gesehen. In your hearts, German-speaking people. In euren Herzen, deutsch sprechende Menschen. It was you who preached after Martin Luther, for example, in Poland, the real gospel of justification. Es waren Leute wie ihr, die in Polen nach Martin Luther das wahre Evangelium gepredigt haben. But what I saw, aber was ich gesehen habe, is that even today, dass sogar heute, you know how to say God loves you. Wir wissen, dass wir sagen können, Gott liebt dich. You believe that Father loves you. Du glaubst, dass der Vater dich liebt. You know it. Du weißt es. You know everything about it. Du weißt alles darüber. But so many of you, you don't have it. Aber so viele von euch, sie haben es. You don't have it in you. Du hast es nicht in dir. How to start it? Wie soll man anfangen? Just recently, a quarrel broke out, I think in the Presbyterian or maybe Anglican Church. Vor kurzer Zeit ist ein Streit ausgebrochen in der anglikanischen Kirche. Yeah, about two verses from one song. I don't remember the title. Und es waren zwei Verse in einem besonderen Lied. Ich weiß nicht den Titel. They used to sing those two verses, and the quarrel started about them now, because some people said, we don't want to sing it anymore. Und es war so, sie haben zwei Verse gesungen und da ist der Streit begonnen. Die einen haben gesagt, wir wollen diese Verse nicht mehr singen. Please listen to these verses. Hört diese Verse an. And think about what you believe in. Und denk darüber nach, now. Was du darüber glaubst oder denkst jetzt. Okay? Okay? Okay? We preaching God's love. Wir predigen Gottes Liebe heute Morgen. I mean, I do. Ich halte es fest. Wir predigen über Gottes Liebe. Not to have more knowledge about His love. Nicht damit wir mehr Wissen haben über seine Liebe. But to be really fulfilled. Aber damit wir mit seiner Liebe ausgefüllt werden. So listen to this. Hör zu. These two verses. Diese zwei Verse. Are saying on that cross as Jesus died. An diesem Kreuz, wo Jesus starb, the wrath of God was satisfied. Da war der Zorn Gottes befriedigt. Have you ever, you know what I'm saying now? What is the problem here? Wisst ihr, was das Problem do hier you ist? Do you have this problem? Habt ihr or dieses no? Problem? Do you agree or what's going on? Stimmt ihr mit dem überein oder nicht? I will repeat it. Ich wiederhole es noch einmal. On that cross, an diesem Kreuz, as Jesus died, als Jesus starb, at the moment of his death, in dem Moment seines Todes, when he just shouted, "It is finished," als er geschrien hat, es ist vollbracht, the good news of the song says, the wrath of God was satisfied. Das ist die gute Nachricht von diesem Lied. Der Zorn Gottes war befriedigt. This is not true. Das ist nicht wahr. This is not true. Das ist nicht wahr. And I fully agree with the people that don't want to sing the song. Und ich stimme mit den Menschen überein, die dieses Lied so nicht mehr singen wollen. I understand that. Denn ich verstehe sie. Look at your face. It's like, what? Und ihr schaut so, was? But the wrath of God was satisfied. Der Zorn Gottes. Robert was like, Amen! Der Robert hat gesagt, Amen! What am I talking about now? Über was spreche ich jetzt? You see, many people think, viele Menschen glauben, when looking at the crucified Christ, wenn wir auf das Kreuz schauen und auf den gekreuzigten Christus, and especially when reading some Bible fragments, und wenn wir Bibelfragmente saying lesen, that this is how Father said, I love you. Das ist die Art, wie der Vater sagt, ich liebe dich. You know, this is what the Bible says. Das ist das, was die Bibel sagt. If you want to hear your Father saying, I love you, my child. Wenn du hören willst, wie der Vater sagt, ich liebe dich, mein Kind. Look at the cross. Schau auf das Kreuz. Look at crucified Christ. Schau auf den gekreuzigten Christus. And you are like, okay, so what's the good message here? Und du sagst, okay, like, was ist da die gute Nachricht? This is the Son of God. Das ist der Sohn Gottes. God killed his son. Gott tötete seinen for Sohn me. Für mich. Wonderful. Wunderbar. Why? So that I could become his son or his beloved daughter? Warum? Damit ich sein Sohn oder seine geliebte Tochter sein kann. So what is she going to do to me then? Das heißt, was wird er dann mit mir machen? You know what I'm saying? Weißt du, was ich sagen will? Many people think, viele Menschen glauben, that God hated us, dass Gott uns gehasst hat, being just, had to hate us as sinners. So wie er uns once more. He had to being just. Also er muss righteous. Er muss gerecht sein. Yeah. So he had to. Also musste hate er us uns hassen, as sinners. Als wir Sünder waren. So finally he can love us. So letzten Endes kann er uns nicht lieben. Because of his son's sacrifice. Wegen dem Opfer seines Sohnes. And this is what our Lord showed me. Und das ist das, was der Herr mir gezeigt hat. Showing me for the last month that many of you believe it. Dass er mir in den letzten Monaten gezeigt hat, dass viele von euch das glauben. He can love me because of Jesus' sacrifice. This is what it is finished means. He finally can love me now. Das ist, was es heißt, es ist vollbracht. Jetzt kann er mich endlich lieben. But look what happens anytime you do something wrong, you sin. Aber was passiert, wenn du irgendwas falsch machst, wenn du wieder sündigst? What's going on? You're afraid again. Dann hast du wieder Angst. Right? You have to repent. Dann musst du Buße tun. You have to do things. Dann musst du wieder Dinge tun. How many Christians in Germany, in Austria, in Switzerland, in Poland, in Ukraine? Wie viele Christen in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, in Polen, in der Ukraine? Very often, immediately after doing something wrong, die haben sofort, nachdem sie was Falsches getan haben, after sinning, was Sünde ist, they stop on their own their relationship with God, because they are ashamed. Da stoppen sie die Beziehung zu ihrem Gott, weil sie Schande fühlen. They start praying. Sie schämen sich. Sie beginnen zu beten. Be honest with you. Sei ehrlich mit dir. I see you. Remember, I see you. Und, stop lying. Und erinnere ich daran, ich sehe dich. Hör auf zu lügen. Be honest. Sei ehrlich. Be honest. Sei ehrlich. Some people wouldn't even go on Sunday to the church because they are afraid of what they've done during the week. Und einige Leute gehen am Sonntag nicht mal in die Gemeinde, weil sie sich fürchten über das, was sie am Wochenende getan haben. Oh Lord, I am so sorry. Oh Herr, es tut mir so leid. Now I'm going to pray even more. Und jetzt werde ich noch mehr beten. I'm going to do things for you. Jetzt werde ich Dinge für dich tun. I'm going to attend some special biblical und ich werde eine spezielle biblische Gruppe besuchen. Worship services, whatever. Ich werde zum Lobpreisdienst, zur Lobpreisveranstaltung gehen. Because probably you don't like me now. Denn möglicherweise magst du mich jetzt nicht mehr. Because probably you again are not able to really love me, right? Denn möglicherweise ist es so, dass du mich vielleicht nicht mehr liebst. Ist das so richtig? When I touch the subject of the wrath of God, wenn ich dieses Thema studiert habe über den Zorn Gottes, always there are some Christians knowing Bible well. Da gibt es immer Christen, die Bibel gut kennen. I mean, well. Ich meine gut. Well. Oder gut. I would say there are so many quotes on the wrath about the wrath of God. Oh, da gibt es so viele Schriftstellen über den Zorn Gottes. Komm. There is not one verse in the Bible. Da ist kein einziger Vers in der Bibel. That would connect the wrath of God with Jesus Christ. Da ist kein einziger Vers in der Bibel, der den Zorn Gottes verbindet mit Jesus am Kreuz. There is one. Da ist einer. Seems to be like that, but no. Ja, es scheint so, dass das ist, aber. But wait. Do you have your Bibles? Habt ihr eure Bibeln mit? Please, you have to see it with your own eyes. Ihr müsst es mit euren eigenen Augen sehen. This is the very foundation. Das ist das Fundament. What we're talking about now is the very foundation of the new covenant. Das ist das Fundament des neuen Bundes. The understanding of our Father's love. Das ist das Verständnis von der Liebe unseres Vaters. So, let us open the third chapter of the Gospel of John. Wir öffnen das Johannes-Kapitel, Johannes drittes Kapitel. with me at the verse 36. Six. Yeah. Johannes. The last one. Johannes 3, 6. Look at this. 36. Okay, 36. Yeah. Okay. The last one. Johannes 3, 36, den letzten Vers. What does it say? He that believeth on the Son has everlasting life. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Right? You have to believe, otherwise the wrath of God abideth on you. Also, du hast zu glauben, wenn nicht, dann wird der Zorn Gottes auf dir bleiben. One of the most beautiful verses. Einer der wunderbarsten Verse, preaching the good news, der die gute Nachricht, is the first letter of John, ist der erste Johannesbrief, chapter 4, Kapitel 4. Verses 9 and 10. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9 und 10. Look at this. This is only the Holy Spirit who can reveal it to you. How the cross of Christ is connected to being fulfilled with Father's love. Das ist nur das, was der Heilige Geist dir offenbaren kann, wie das Kreuz zusammenhängt mit der Liebe des Vaters. To be in a real close, intimate relationship with Father. Um wirklich mit einer intimen Beziehung zum Vater zu sein. We cannot be afraid to look at his crucified Son. Da können wir nicht auf seinen gekreuzigten Sohn schauen. If you have any fear, wenn du irgendwelche Angst hast, any bad feeling in you, in your heart, when you want to look at the crucified Christ, it means there's something wrong in your relationship with the Father. Wenn du irgendein schlechtes Gefühl hast, wenn du auf die Kreuzigung Jesu schaust und dich nicht gut dabei fühlst, da ist irgendwas falsch mit der Beziehung zum Vater. Let's read this together. Lass uns das gemeinsam lesen. First letter of John, chapter 4, 9. Verses 9 and 10. 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. In this was manifested the love of God toward us. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden. That God sent his only begotten Son into the world. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. That we might live through him. Damit wir durch ihn leben sollen. Herein ist Liebe. Darin besteht die Liebe, not that we loved God, nicht, dass wir Gott geliebt haben, but that he loved us, sondern dass er uns geliebt hat and sent his son to be the propitiation for our sins. Und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Another verse saying, well, this is, that might be saying it is not, but we very often think it is saying love of God is about our sins only. Und es scheint so, als es sagt, die Liebe Gottes hängt zusammen irgendwie mit unseren Sünden. Let us open Romans. Lass uns den Römerbrief öffnen. Letter of Paul to Romans, chapter 5. Römer Kapitel 5. Look at this. Chapter 5. Verses again 9 and 10. Wieder die Verse 9 und 10. Being now justified by his blood, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, we shall be saved from wrath through him. Als wir noch Feinde waren, for if we were enemies, when we were enemies, als wir noch Feinde waren, we were reconciled to God by the death of his son. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? So, there is the connection here, right? Da gibt es eine Verbindung hier. There is the wrath of God. Da ist der Zorn Gottes. And the cross und das Kreuz probably satisfied this wrath. Und scheinbar hat das Kreuz diesen Zorn befriedigt. You know where is the problem? Wisst ihr, wo das Problem ist? When I say the wrath of God, we always think that God is angry with us. Wenn wir über den Zorn Gottes hören, dann glauben wir immer, Gott ist zornig. You see, the Bible never says. Die Bibel sagt nie. Never in any place that God is angry with us. Nie sagt die Bibel, dass Gott zornig ist auf uns. So his wrath is not whenever the Bible says about the wrath of God, it's not saying about his anger issues. Das heißt, with us. Wenn die Bibel über diesen Zorn Gottes spricht, dann ist es nie so, dass er zornig ist auf uns. But we think so. Aber wir glauben es so. We think so. Wir glauben das. You don't even know how many I cannot even count it how many times preaching gospel to people in the street, in the churches even. Ich habe so oft gepredigt auf der Straße das Evangelium und auch in den Gemeinden. I was saying God loves me and he probably loves you. Would you like to have this love? Und ich habe gesagt, Gott liebt mich und möglicherweise liebt er auch dich. Möchtest du diese Liebe haben? Would you like to live through his love? Möchtest du leben durch seine Liebe? So many times people would answer me, I'm afraid. Und viele Menschen haben immer geantwortet, I'm afraid to even believe that God is love. Ich fürchte mich davor, dass Gott Liebe ist. Why? Warum? Because look at the cross. Ich schaue aufs Kreuz. Look at the cross. Schau aufs Kreuz. In Poland, because of the Catholic Church, in Polen aufgrund der katholischen Kirche, preaching cross is always preaching something so stupid. Wenn wir das Kreuz predigen, ist das immer so was Verrücktes. Which is basically preaching you have to suffer to learn something. Das heißt, from God. Das bedeutet dann Folgendes: Du musst leiden, damit du was lernen kannst. Von if Gott. You want to be like Christ, wenn du wie you Jesus, have to suffer your cross. Wenn du wie Christus sein willst, dann musst du leiden, so wie Jesus am Kreuz. So wrong. Das ist so falsch. So wrong. So falsch. But so many of us still believe it. Aber viele von uns glauben das immer noch. Still believe it. That our father is a psychopath. Sie glauben, unser Vater ist ein Psychopath. Did you see my son last night? Hast du gestern Abend meinen Sohn gesehen, Felix? Imagine me. Stell dir vor, ich schlage ihn. Hurting him, ich verletze ihn. To teach him something. Damit ich ihm was beibringen kann. Would you do something like that würdest, to your son? Würdest du sowas tun mit deinem Sohn? To your daughter? Deiner Tochter? How the who dares then say that this is what God does to us? Wer wagt es dann zu sagen, dass Gott so etwas mit uns getan hat? God's people, please. Gottes Volk, bitte. Let us stop it together. Lasst uns damit aufhören. I mean, how crazy it is. Man, wie verrückt ist das? Madness. Es ist verrückt. Would you be able to raise your hand against any child? Würdest du deine Hand erheben gegen irgendein ein Kind? To strike it. Um es zu schlagen? Because this is the best way to teach it. Denn das ist der teach something to the kid. Denn das ist der beste Weg, ein Kind etwas beizubringen. But you see, this is what they preach to us in many churches. Das predigen sie uns in vielen Gemeinden. This is what God wants us to. He wants us to suffer because this is the only way he can perfect our soul, whatever, our behavior. Das ist die Art, wie Gott uns zum Leiden bringt. Denn das ist die Art, wie er uns irgendwie erziehen will. Why? Warum? Because if he did this to his beloved son, denn wenn er das an seinem geliebten Sohn getan hat, if we want to be like his son, we have to suffer the same. Wenn wir so sein wollen wie sein Sohn, dann müssen auch wir leiden. A lie. Das ist eine Lüge. The worst of lies. Das ist die schlimmste der Lügen. Listen to me, we will revisit Wir werden diese Verse lesen. This morning, maybe tonight. Und heute Morgen oder vielleicht am Abend. I am not going now to explain you what is wrong with our understanding of these verses. Okay? Ich werde jetzt nicht erklären, was falsch ist mit uns, wenn wir diese Verse lesen. For this strange theology of satisfying the wrath of God, we have to go back together. To look at the cross and at the crucified Christ. Are you ready? Um diese seltsame Lehre von dem Zorn Gottes am Kreuz zu verstehen, we will go back to. We have to look at him. Da müssen wir. We have to go back to Golgotha. Ja, da müssen wir zurückgehen nach Golgotha. Are you ready? Seid ihr bereit? You sure? Seid ihr sicher? Listen, we will never feel anything close. Anything even close to what the love of Father is, without looking with open eyes at the crucified Christ. Wir werden nie verstehen, was die Liebe des Vaters für uns Menschen ist, wenn wir nicht auf Jesus und auf das Kreuz sehen. Look, in this chapter, in dem Kapitel, Romans 5, Römer 5, look with me, schauen wir das nochmal an, Vers 8. It says, you have it. Habt ihr es? Römer 5, Vers 8. English says, God commendeth his love toward us. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. What it says in Greek, in the original New Testament language, und in Griechischen, der Originalsprache des Neuen Testaments, that in Christ's cross, in his death, das ist am Kreuz, wo Jesus am Kreuz war, in seinem Tod, our Father really and fully shows us his love towards us. Da hat uns der Vater, Gott, seine Liebe offenbart. That's why to get his love, we have to get there through Christ's cross. Do you understand me? Das heißt, um seine Liebe zu erfahren, müssen wir durch das Kreuz und müssen wir durch Jesus kommen. You with me? Seid ihr mit mir? Even if you're afraid now, auch wenn ihr euch fürchtet, let's go together through, gehen wir durch his glorious cross, sein wunderbares, herrliches Kreuz, finally receive what was already given to us, um das zu empfangen, was uns bereits gegeben wurde. Let us open the Gospel of Mark. Schauen wir das Evangelium von Markus an. Chapter 15. Kapitel 15. We're going to read verses 33 and 34. Wir lesen die Verse 33 und 34. We should all know what is going on here, but I have this vague impression that we don't really. So we have to revisit the scene. Wir müssen die Dinge dann noch einmal da genau durchgehen, was wir da hier lesen. Also wir sind Markus 15, Vers 33. Let us look together. Schauen wir at our beautiful King, auf den wunderbaren König, Lord Jesus crucified, den Herrn Jesus Christus gekreuzigt. So the word of God says, so sagt das Wort Gottes. And when the sixth hour was come, als aber die sechste Stunde anbrach, there was darkness over the whole land until the ninth hour. Da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Or in the Gospel of Matthew, we would read like really in Hebrew: Eli, Eli. In Hebräisch. Lama sabachthani. Das ist auf Hebräisch. Which is being interpreted, my God. Das wird übersetzt, mein Gott. My God. Mein Gott. Why hast du forsaken me? Warum hast du mich verlassen? Why have you forsaken me? Warum hast du mich verlassen? I'm so alone. Ich bin so allein. Separated from you. Getrennt von dir. Probably forever. Wahrscheinlich für immer. People believing in the wrath of God are saying, look at this. Die Menschen, die an diesen Zorn Gottes glauben, he had to be crushed. Die glauben, er musste gekreuzigt werden by the angry father, durch den zornigen Vater, so that we would avoid being crushed by the father, so dass auch wir durch den zornigen Vater gekreuzigt werden. Father would have to crush us. Der Vater, der muss uns zerstören. Destroy us. Zerstören. Throw us into hell. Und uns in die Hölle werfen. Into everlasting separation from his love. Immerwährende Trennung von seiner Liebe. But this is what Jesus took on himself. Aber das hat Jesus auf sich selbst genommen. Right? Richtig? What is he shouting? Eli, was my ruft God. Er? Mein Vater. Why have you forsaken me? Warum hast du mich verlassen? Actually, for Jesus, the only hell that would exist was being forsaken by his father. Und für Jesus war das die einzige Hölle, die für ihn existiert, war getrennt zu sein vom Vater. Versteht ihr, was ich sage? He said, he is my life. Er ist mein Leben. He, my father, is my love. Er, mein Vater, ist meine Liebe. He, his will, is what I eat, is my food. Und er, sein Wille, was ich esse, ist meine Nahrung. His word is everything to me. Er ist so wertvoll, er ist alles für mich. So there is no other suffering, so da gibt es kein anderes Leiden für mich, außer except for being separated from Father. Von ihm getrennt zu sein, vom Vater getrennt zu sein. Right? Richtig? Let us open for a second Galatians 3. Lass uns einmal kurz in Galater 3 schauen. That's why Paul says, das ist, was Paulus gesagt hat. And this is one of a couple of places saying such a horrible thing about our Lord. Und da, das ist eine Stelle, wo er was Schreckliches gesagt hat über unseren Herrn. But this is, for some Christians, this is a horrible thing. Für einige Christen ist das was Schreckliches. Some refuse to believe it is in the Bible even. Einige wollen gar nicht glauben, dass das in der Bibel steht. It is Galatians 3, 13. Es ist Galater 3, Vers 13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, being made a curse for us. Indem er ein Fluch wurde für uns. For it is written, um unseretwillen, denn es steht geschrieben, cursed is everyone that hangeth on a tree. Verflucht ist jeder, der am Kreuze hängt. So this is one of the examples when the word of God is saying what happened to Christ on the cross. Das ist eine Schriftstelle, wo das Wort uns zeigt, was am Kreuz passiert ist. He didn't took any curse on him. Er hat nicht einen Fluch auf sich genommen. He became the curse on the cross. Er wurde zum Fluch am Kreuz. But be careful, in his flesh. Aber seid vorsichtig. In his body, in seinem his Fleisch, flesh, in seinem menschlichen Körper. In his blood and in his flesh. In seinem Blut und in seinem Fleisch. Never in his spirit. Niemals in seinem Geist. Because he never sinned. Er hat nie gesündigt. Never in his heart, never in his soul. Niemals in seinem Herzen und nie in seiner Seele. Right? Ja. But in his flesh, he became what? He became my curse and your curse. Aber im Fleisch wurde er mein Fluch und dein Fluch. In the fifth chapter of 2 Corinthians. Im fünften Kapitel vom zweiten Korinther. Don't go there, but we'll read there. Wir werden das dann lesen. It says that he became our sin. Da steht, er wurde unsere Sünde. The whole sin. Die vollkommene Sünde. Every sins that you have. Alle Sünden, die du hast. And you might have, und du vielleicht noch in der Zukunft haben wirst. We're gathered together in one huge general sin. Waren alle zusammengefasst in einer großen Sünde. And the Lord in his flesh became the sin. Und der Herr im Fleisch wurde zu dieser Sünde. Why? Warum? To destroy it. Um es zu zerstören. That's why he had to die on the cross. Das ist der Grund, das ist der Grund, warum er sterben musste am Kreuz, um zu die Sünde zu zerstören, meine Sünde zu zerstören. To destroy your curse. Um deinen Fluch zu zerstören. To destroy my curse. Um meinen Fluch zu zerstören. To erase it forever. Um es auszulöschen für immer. To annihilate it. Um es vollkommen turn it into non-existence. Es so zu machen, dass es ihn gar nicht mehr gibt. Like it never existed. Als ob es nie geschehen wäre. But, so yes, on the cross Jesus is separated from the Father. Ja, am Kreuz war Jesus getrennt vom Vater. But what he cries out so loudly, aber was er so laut ausgerufen hat, is something totally different. Ist etwas komplett anderes. Brothers and sisters, Brüder und Schwestern, we should know this. Wir sollten das wissen. Some of you know this, einige wissen but es. I ask Holy Spirit, aber ich bitte dich, Heiliger Geist, to reveal it to you offenbare this morning. Es heute Morgen. This is not what we think it is. Das ist nicht das, was wir glauben, dass es ist. You see, Jesus on the cross has something to say. Jesus am Kreuz hat uns etwas zu sagen. But he is choked by the weight of his body on aber, the cross. Aber er ist erstickt durch das Gewicht seines Körpers am Kreuz. He is suffocating. Er hat gelitten. He cannot speak. Er konnte nicht sprechen. He can barely breathe. This is how he dies. Er konnte kaum atmen, so ist er gestorben. You know, he's like drowning in the water. He cannot breathe. Es ist so wie wenn du im Wasser ertrinkst, er konnte nicht atmen. So speaking for him is very difficult. Also das Sprechen für ihn war sehr schwierig. That's why what he wanted to say and what he is actually saying on the cross. Und das ist, warum er es gesagt hat und was er am Kreuz gesagt hat. Is recorded before. Es ist vorher aufgezeichnet worden. Is written long before the cross by the prophet David, King David. Und zwar the prophet. Durch den Propheten König David ist das schon prophezeit worden, lange Zeit bevor. Jesus knew what he was going to say. Jesus wusste, was er sagen wird am Kreuz. So he gave every sentence that he wanted to say on the cross to King David the prophet. So hat er alles, was er sagen wollte am Kreuz, hat der König David schon vorher prophezeit. And so that then he would be able to just start saying the words so and everyone should know what is going on. So dass er dann am Kreuz das ausgesprochen hat und jeder sollte es wissen. Let us open together the whole text, the full text of what Jesus is saying on the cross. Okay? Wollen wir den ganzen Text anschauen von dem, was Jesus am Kreuz gesagt hat. It is Psalm 22. Es ist im Psalm 22. Look at this. You see, this is not like the new saying, why Matthew and Mark would quote what Jesus shouted in Hebrew and in Aramaic. Das ist nicht das, was Matthäus und Markus niedergeschrieben haben, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Because he's quoting himself from Psalm 22. Denn Jesus spricht das aus, was im Psalm 22 geschrieben wurde. He is quoting himself. He's saying, I cannot say it loudly now, but you repeated it so many times, you should know what I am saying now. Er konnte es nicht laut ausrufen. Aber er wusste, dass alle diese Schriftstelle kennen. What I mean now. Was meine ich nun? You see, Psalm 22. Psalm 22. In Jesus times. In Jesu Zeiten. Was known as the Agony Psalm. War bekannt als der Adonai Psalm. It was supposed to be read out. Es war. What happened? You said agony. Agony. Yeah. Adonai. Agonie. No, Agonie. Okay, danke. Agony Psalm. Der Agonie Psalm. Yeah, what does it mean? The text was supposed to be read loudly. Der Text wurde laut vorgelesen. In the presence of a dying person. In der Gegenwart von sterbenden Personen. Kind of saying farewell to the dying person. Um zu sagen, so auf die Art, zu der sterbenden Person. And even Pharisees, they didn't know why they're supposed to do this, but that was the tradition. Und die Pharisäer selbst wussten gar nicht, warum sie das sprechen, aber es war eine Art Tradition. Any family, they had a grandma, grandpa. Jede Familie war dort. Sie hatten Großeltern, Großvater, Großmutter. Your father, your mother, whoever. Vater, Mutter, wer immer. In the pains of the last agony. Und zwar in diesem Schmerz der letzten Agonie. You were supposed to read out loudly Psalm 22. Da waren sie verpflichtet, laut vorzulesen diesen Psalm 22. Why? Warum? So that the whole nation of Israel should know. So dass die ganze Nation von Israel wissen sollte. They all knew what does it mean, Eli, Eli, lema sabachthani. Dass alle wissen sollten, was das bedeutet. They all knew the psalm. Sie wussten alle, sie kannten den Psalm. They knew what it is about. Sie wussten, worüber Gott hier sprach. And the ones that should know the best life. Und die, die das am besten wissen sollten, you know, learned in the scripture. Die da haben das in der Schrift gelernt. They said, he's calling for Elijah. Er ruft nach Elia. You know, this is not what he's saying. You know, he's suffocating. This is not Psalm 22. Ja, die haben alle gedacht, okay, der erstickt jetzt, der zitiert nicht Psalm 22. Why they were so bothered? Warum waren sie da so? Look at this. Schau mal zu. Because they understood and still were in rejection. They understood that finally what Psalm 22 was talking about is happening right now. Und sie wussten es eigentlich, das, was jetzt im Psalm 22 steht, das geschieht gerade jetzt. Right now. Gerade jetzt. In front of them. Direkt vor ihren Augen. Look at this, Psalm 22. Schauen wir 22 an. Jesus starts by saying, Eli, Eli, lema sabachthani. Psalm 22, can you see it? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oh my God, second verse. Zweiter Vers. I cry in the daytime. But thou hearest not. This is the second verse. This is the second. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also the third. Okay, dann geht's weiter. Yeah. Mein Gott, ich rufe bei Tag, da antwortest du nicht, und auch bei Nacht, und ich habe keine Ruhe. And in the night season, I'm not silent. Und in der Nacht habe ich keine Ruhe. Then he goes saying about his suffering. Und dann spricht er weiter von seinem Leiden. Look, verse 12. Vers 12. Many bulls have compassed me. It's probably das 13. ist bei uns, ja genau. Bei uns ist es Vers 13. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Bashan, umzingen mich. Strong bulls of Bashan have beset me round. Ja. Bashans are Assyrians. Die Bashan hier sind gemeint Assyrer. The legion crucifying Jesus. Die Legion, die Jesus gekreuzigt hat. Was the Assyrian. Das waren die Assyrer. Region. It wasn't really. I mean, belonged to the Roman Empire. Die waren zwar. It was the Assyrian legion. Ja, die Assyrer waren es, die in der römischen Legion waren. Sie haben Jesus gekreuzigt. They gaped upon me with their mouths as a ravening and a roaring lion. Sie sperren ihren Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Look at crucified Jesus. Schau auf den gekreuzigten who Jesus. Who else has the right to say these words? Wer sonst noch hat das Recht, diese Worte zu sagen? He cannot, because he's suffocating, but you know, he said before, this is what I think. And this is what I express right now. Und er konnte es nicht aussprechen, aber das ist, was ich denke und was ich meine. Look at this. I am poured out like water. Vers 15. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. And all my bones are out of joint. Und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. My heart is like wax. Mein Herz ist geworden wie Wachs. It is melted in the midst of my bowels. Zerschmolzen in meinem Inneren. My strength is dried up like a potsherd. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. And my tongue cleaveth to my jaws. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. That's why I'm not able to speak out. Und das ist der Grund, warum ich nicht sprechen kann. That's why you know the Psalm to understand that this is me talking to you through the generations. Und das ist das, ich kann jetzt nicht sprechen, aber dieser Psalm redet über mich. Me, you crucified Christ. Mich, der gekreuzigte Christus. Me, you crucified King. Mich, der gekreuzigte König. I was supposed to be here. Ich bin ausgewählt worden, hier zu sein. I was supposed to be crowned your King up here. Ich sollte als König hier bei euch gekrönt werden. 16, verse 16, for dogs have compassed me. Bei uns wäre 17, denn die Hunde umringen mich. The assembly of the wicked have enclosed me. Eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Look at this. They pierced my hands and my feet. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Do you understand this? Versteht ihr das? Piercing your feet and your hands was the Roman torture. Das war die römische Art der Qual. David couldn't imagine such a torture. They didn't have it. Man kann sich so etwas nicht vorstellen. Die hatten das damals nicht. The ancient Jews, they didn't know the crucifixion. Damals die Juden wussten nicht über die Kreuzigung. Yet he prophesied it. Aber David prophezeite es. With the voice of the crucified Christ. Mit der Stimme des gekreuzigten Christus. This is what he is shouting out loud from the cross. Das ist das, was er laut ausgerufen hat am Kreuz. This is me, you know me from the Psalm 22. Das ist das, was er sagte. Er kennt mich aus dem Psalm 22. Mein Volk. Don't you believe me? Look around the cross. Glaubt ihr mir nicht? Schaut rundherum ums Kreuz. And look at the verse 18. Und schaut weiter auf den Vers 19. They part my garments among them and cast lots upon my vesture. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Can you see it? Könnt ihr das sehen? Everyone in Israel knew, like by heart, the psalm. They should see it like, wait a second, it is him. Und alle von den Menschen dort in Israel, die wussten, die kannten diesen Psalm auswendig und sie haben erkannt, das ist er. So anytime our loved ones were dying, we were preaching his death. Und jedes Mal, wenn wir das vorlesen, wenn jemand aus der Familie stirbt, dann predigen wir eigentlich seinen Tod. His hands are pierced now. Seine Hände sind jetzt durchstochen. Before our eyes. Vor unseren Augen. His feet are pierced. Seine Füße sind durchstochen. This is what they do just das behind ist das, the cross. Was sie jetzt am Kreuz mit ihm machen. But the Pharisees are shouting, no, this is not what he's aber saying. Pharisäer, he's talking something about Elijah. Die Pharisäer haben gesagt, nein, das ist nicht das, worüber er spricht. Don't listen to him. Er ruft Elia an. He's dying. Hört he's ihm nicht mad. Zu. Er stirbt gerade. He's bubbling something. Er ist verrückt. People of God. Volk Gottes. Finally, please go back daily to this scene and read it. And see it through Psalm 22. Und ich bitte euch einfach, schaut jeden Tag, lest diesen Psalm 22 und erkennt Jesus in diesem Psalm. Lord Jesus didn't say anything. Der Herr Jesus hat nichts anderes gesagt. Now look at it. Listen to me carefully, because I'm going to say something weird now. Hört mir genau zu, ich sage jetzt etwas Verrücktes. Lord, our Lord. Unser Herr Jesus didn't say anything about being forsaken by his father on the cross. Er hat am Kreuz nichts gesagt davon, dass er vom Vater verlassen wurde. No. Nein. He said his flesh was forsaken by God. And this is a different story. Und er sagte, mein Fleisch wurde von Gott sozusagen verlassen. Holy Spirit, please, Heiliger Geist, please bitte, öffne unsere Augen, our ears, our hearts unsere right now. Augen, unsere Ohren und unser Herz. I have one question. Ich habe eine Frage. I have one question for you. Ich habe eine Frage. Please answer it, not to me, to yourself. What do you think? Beantworte sie dir selbst. In this particular moment of the time of the whole universe. When Jesus was dying on the cross. In diesem Moment für das ganze Universum, als Jesus am Kreuz starb. Where was his father? Wo war sein Vater? Where was he? Wo war sein what Vater? Do you think? Now, stop thinking like what the Bible says. Stop it. What do you think now? Auf, where was he? Hör auf nachzudenken, was sagt die Bibel drüber, sondern was glaubst du? Some people preach he was in heaven. Einige Menschen predigen, er war im Himmel. Silent. Da war Ruhe. Silent because he was sorry that his son is dying. Es war Ruhe, weil es tat ihm leid, dass sein Sohn jetzt stirbt. Some people preach that the half an hour of silence in heaven that the book of Revelation is talking about. Und einige glauben, da war eine halbe Stunde Ruhe im Himmel, da spricht die Offenbarung darüber. It's a half an hour of God's silence when his son was dying. Und das ist die Stunde, wo Gott Ruhe gab, weil sein Sohn gestorben ist. Not true. Das ist auch nicht not wahr. Not true. Not true at all. Nicht wahr. Where was he? Wo war er? Was he at where was he over the cross? War er über dem Kreuz? Killing himself, his son, wo er selbst seinen Sohn getötet hat, to satisfy his wrath, um seinen Zorn zu befriedigen. Was he standing in front of the cross, receiving the sacrifice of his son? Oder stand er vor seinem Sohn, um das because, Opfer empfangen zu nehmen? Some people preach that Jesus sacrificed himself. He killed himself for his father, right? Und einige so Leute predigen das so, dass Jesus sich selbst umgebracht hat für seinen Vater und ihn sich als Opfer dargegeben hat. Receiving the sacrifice of his son? Hat der Vater das Opfer seines Sohnes so angenommen? I once heard the sermon. Ich hatte einmal eine Predigt gehört. About the Catholic Theology, über die katholische Theologie. The worst blasphemy in the Catholic theology, das ist die größte Blasphemie in der katholischen Theologie. Is the so-called Pietà. Ist die Pietà. Is the figure of Mother Mary. Das ist die Figur, wo die Mutter Maria of her dead son. Den Körper des toten Sohnes haltet. You know the sculpture. Kennt ihr die Skulptur? Pietà. So the sermon was, it wasn't her. It was his father who holds in the sin his dead body. Und es ist eben so, wie die Theologie sagt, dass der Vater da war und den Sohn seinen toten Körper gehalten hat. What do you believe in? Was glaubt ihr? Where you think was his father and our father? Wo glaubst du war sein Vater und where unser Vater? This loving father, wo war der liebende Vater, der sein Vater war? And through this glorious death became our father fully. Und durch diesen wunderbaren Tod wurde er auch unser Vater. Let us open together the second letter to Corinthians. 2. Korinther. And fifth chapter over there. Fünftes Kapitel. This is the answer for you. Da ist die Antwort. And for me, for und us, forever. Für uns alle die Antwort. Holy Spirit, I pray now, please flow. Heiliger Geist, ich bitte dich, fließe. Ich kann hier nichts tun. Ich bin ein Mensch. I might be your man, but this is the revelation can come only from you. Die Offenbarung kann nur von dir kommen. Where was our father? Wo war unser Vater? 2 Corinthians chapter 5. Please remember it forever. Und erinnert euch Vers immer 19. daran, 2. Korinther 5, Vers 19. God was in Christ. Weil nämlich Gott in Christus look war. At him, please. Schaut jetzt bitte auf ihn. The bitten, tortured body of his son is his body. Der gequälte Körper seines Sohnes ist your father. Ist sein Körper. Es this is how he says, I love you, my child. Das ist, wie er sagt, ich liebe dich, mein Kind. I am giving my life ich gebe dir mein body Leben of my son. Durch den Körper meines Sohnes. For you. Für dich. I am allowing every suffering. Ich erlaube jedes Leid. To hurt me, um mich zu verletzen, to protect you, um dich zu schützen, to bless you, um dich zu segnen, to set you free, um dich freizusetzen. God was in Christ reconciling the world unto himself. Gott war in Christus, indem er die Welt wieder mit no sich versöhnt hat. No other place, no other place. Kein anderer Ort. The blessed nation of Israel, the Jews. Die gesegnete Nation Israel, die Juden. They have this idea of Shekinah. Die haben diese Idee von der Shekinah. Shekinah is the condensation of the presence of God. Die Shekinah ist diese Konzentration von Gottes Gegenwart. You know, God is everywhere, right? Gott ist überall. But sometimes somewhere he is in a special visible way. Aber manchmal ist er irgendwo in einer besonderen sichtbaren Art und Weise da. Like in Old Testament, what was the real Shekinah? So wie im Alten Testament, was war die richtige Shekinah? The white cloud of God's presence. Das war die weiße Wolke von Gottes Gegenwart. In the Holy of Holies. Im Heiligtum. In Jerusalem Temple. Im Jerusalem Tempel. The holiest place. Am heiligsten Platz im Tempel. You know the stories from the Old Testament, ihr right? Die Geschichten vom Alten Testament. The cloud of God's presence. Da war die Wolke von Gottes Gegenwart. Landing down on the spot. Sie landete auf diesem Ort. But the best ever revelation of our Father's love. Aber die beste Offenbarung über Gottes Liebe durch den Vater. Is his crucified son. Ist sein gekreuzigter Sohn. Because he is in him when he is dying. Denn er ist in ihm, als er gestorben ist. Many times before his death, Jesus was preaching this strange, weird truth to his disciples. Lange Zeit vorher hat Jesus seinen Jüngern schon diese Wahrheit beigebracht. And they still didn't understand. Und sie haben es noch immer nicht verstanden. He was saying, look at me. Sie sagten, schau mich an. Er sagte, schau mich an. Can you see your father? Könnt ihr in mir den Vater Can sehen? You see my father? Könnt ihr meinen Vater sehen? Because I am in him and he is Denn in me. Ich bin in ihm und er ist in mir. They didn't understand. Sie haben es nicht verstanden. We still, even though it is, as I said, the understanding and taking it to your heart is the foundation of the new covenant, we still don't want to understand it. Und genau das ist, wenn wir das verstehen müssen, das ist eigentlich die Wahrheit des neuen Bundes. Und bis jetzt haben wir es immer noch nicht verstanden. We distinguish wir unterscheiden between the Father and his Son so many times. Wir trennen das so oft, den Vater und den Sohn. In so weird, different theological ways. In verschiedenen theologischen Arten und Weisen. Why? Warum? When he is saying, I am in Father and Father is in me. Denn Jesus sagte, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. On the cross, his flesh was crying, Eli, Eli, God, my God. Rief er, Eli, Eli, Gott, mein Gott. Why have you forsaken me? Warum hast du mich verlassen? In my flesh. In meinem Fleisch. But he was never forsaken by his father. Do you want the proof? Aber er war noch nie getrennt von seinem Vater. Wollt ihr den Beweis dafür? What? Next thing he said, not the last thing before his death, but next thing. Das nächste, was er sagte. After Eli, Eli. Nachdem er sagte Eli, Eli. Let us open the Gospel of Luke. Schauen wir das Evangelium von Lukas an. Look at this. Look at this. Gospel of Luke. Gospel of Luke, chapter 23. Kapitel 23. And verse, is it? Vers 46. As a human being in the flesh, he was crying, God, oh God, why have you forsaken me? Und als Mensch in seinem Fleisch hat er gerufen, Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich mein... Sorry, 64. Before, he was crying... Okay. God, my God. Why also, als er rief, Gott, mein Gott. As a fleshly man. Als ein Mensch im Fleisch. As a flesh changed into sin. Als er im Fleisch. He had to cry, why have you forsaken me? In der Sünde war, because, hat er zu rufen, Gott, mein Gott. Because God is pure, is just, and he cannot touch anything that is sin. Denn Gott ist rein und heilig und er kann keinen Sünder berühren. That's why he took away his hands from his body. Deshalb hat er seine Hand weggetan von seinem Körper. But Jesus in his spirit stayed pure. Aber Jesus in seinem Geist blieb rein. Stayed the purest being ever. Er war das reinste Wesen. That's why from his spirit, denn von seinem Geist, he cries out, look at this, ruft verse er aus, 46. Jesus had cried with a loud voice, saying, Father. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, into thy hands I command my spirit. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Then we know he also shouted out, it is finished. But look at this, his relationship with his Father never ended. Aber du siehst, can you hear me? Könnt ihr mich verstehen? Die Beziehung zu seinem Vater hat nie aufgehört. Can you hear me? Könnt ihr das hören? Why? Warum? Because Father is still in him. Denn der Vater ist immer noch in ihm. Strengthening him. Er hat ihn gestärkt. Revealing himself through him. Er hat sich selbst durch ihn offenbart. Even through his so horribly wounded body. Oh, obwohl er so einen verwundeten Körper hatte. Pouring out through his wounds his love. Er hat durch seine Wunden seine Liebe ausgedrückt. Towards you. So zu euch. The last thing I'm going to say. Das letzte, was ich sagen will. In this session I'm going to stop. In dieser. For now. Wir werden jetzt damit aufhören. But it is going to be continued. Aber wir werden noch weitermachen. If you want to. Wenn ihr wollt. Because this is just the beginning. Das ist erst der Anfang. There's a sin in the Gospel of John. Im Johannesevangelium. Chapter 14. Kapitel 14. For many of you, this is the promise I received from God. Das ist das Versprechen, das ich von Gott empfangen habe. A month ago. Vor einem Monat. A couple of times. During the last month, in dem letzten Monat öfter, the Father repeated the promise. Der Vater hat mir dieses Versprechen wiederholt gegeben. And finally he repeated the promise to me this night at 2:00 in the morning. Und heute Nacht um 2 Uhr hat er mir das Versprechen noch einmal gegeben. He said, for many people there, this is going to happen. Und er sagt, für viele Menschen, die heute hier sind, wird das heute geschehen. What? Was? What happened? To Philip during the Last Supper. Was dem Philippus passiert ist beim letzten Abendmahl. Please open chapter 14 of John to understand what I'm talking about. Wir lesen jetzt Johannes Kapitel 14, damit wir verstehen, wo wir reden. Während dem letzten Abendmahl. Among other things, Jesus said something really strange, even though this is not the first time. Neben vielen anderen Dingen sagte Jesus etwas Seltsames, obwohl es nicht das erste Mal war. Okay, let's go first to chapter 12, because I want you to see it, okay? Okay? Chapter 12. Zuerst Kapitel 12, wir wollen etwas erkennen. Look, this is before the Last Supper. Das ist vor dem letzten Abend. And already Jesus said something this strange. Und da hat Jesus etwas besonders Seltsames gesagt. It is verse 44 and 45. Es ist Vers 44 und 45. And especially 45. You just read it in German. Okay. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt an mich, nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. You know what is the problem in today's Christianity? Wisst ihr, was das Problem ist in der heutigen Christenheit? That so many of us believing in Jesus, dass viele von uns an Jesus glauben, don't believe in Father. Die glauben nicht an den Vater. That's why we don't really believe in Jesus. Deswegen glauben wir auch nicht wirklich an Jesus. We cannot put our trust in him. Deswegen können wir auch nicht unser Vertrauen in ihn legen. Because we don't understand how he is the revelation of our Father. Weil wir nicht verstehen, wie er die Offenbarung unseres Vaters ist. That's why we still so unhappy. Deswegen sind wir immer noch so unglücklich. Well, I know Father loves me, but ja, ich weiß, der Vater liebt mich, aber I know what Jesus did for ich me weiß, on the cross. Was Jesus für mich am Kreuz getan the new covenant, hat. Der neue Bund. The blessings. Die Segnungen. The promises. Die Versprechen. I know I have all of this. Ich weiß, ich habe alles davon. But where is it? Aber wo ist es? I believe in Jesus. Ich glaube an Jesus. So God, where is it? What are your promises? Wo ist es? Wo sind deine Versprechen? When? How are you going to realize them in my life? Wie wirst du das endlich in meinem Leben realisieren? That's why we have to start the new faith in Jesus. Deswegen müssen wir beginnen mit dem neuen Glauben an Jesus. Which is not new, but you know, we have to start. Wir müssen beginnen. Believing in, not in Jesus, nicht, but through Jesus. Dass wir nicht an Jesus glauben, sondern durch Jesus. In Father. In den Vater. It is the real believing in Jesus. Es ist das wahre Glauben an Jesus. Do you follow? Is still with me? Seid ihr noch dabei? Still with me? Seid ihr noch mit Look, mir? This is not something I have invented right now. This is what he said. Das ist nicht etwas, was ich jetzt neu erfunden habe. Who? Das ist etwas, was er sagt. Who really believes in me? Wer wirklich an mich glaubt? Doesn't believe in me. Der glaubt nicht an mich. But in the one who sent me. Aber an den, der mich gesandt hat. Right? This is what he said. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Our faith it is what we invented in him, in Jesus. Aber das, was wir glauben, ist, was wir invented. We created it. Das wir so erschaffen haben. This is not what he wants from us. This is not the faith he wants from us. Das ist nicht der Glaube, das den er will, dass wir haben. Let's go back to chapter 14, okay? Und jetzt gehen wir wieder zu Vers 14. And we'll finish here. Und wir hören damit auf. Just let us read it loudly. Wir lesen es laut. Again, Holy Spirit, please. Heiliger Geist, bitte. There are some hearts here waiting, hungry, das sind Herzen, die sind for hungrig. This message here. Die sind durstig nach dieser Botschaft. Please open them now. Öffne Fill sie. Them up now. Füll sie auf, Herr. Ja. So, in chapter 14, during the Last Supper, beginning with verse 7, Jesus is saying something strange, really. Und jetzt beim letzten Again. Abendmahl sagt Jesus noch etwas Bedeutendes. Das ist Johannes 14, Vers 7. He's saying, if you had known me, hier steht, wenn ihr mich erkannt hättet, you should have known my father also. So hättet ihr auch meinen Vater erkannt. And from henceforth you know him and have seen him. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Oh, really? Wirklich? Oh, really? Wirklich? You see, this is before the cross. Das war vor dem Kreuz. You see, this is before the cross. And to his disciples, Jesus is saying, you've already seen him. Und das war vor dem Kreuz. Und zu seinen Jüngern hat er gesagt, ihr habt ihn bereits gesehen. Brothers and sisters. Brüder und Schwestern. We are 2,000 years after the cross. Wir sind jetzt 2,000 Jahre nach dem Kreuz. We think we know Jesus. Wir glauben, wir kennen Jesus. Some of us think we have seen him. Einige von uns glauben, wir haben ihn gesehen. But still have a problem with seeing Father. Aber wir haben immer noch ein Problem, den Vater zu erkennen. What does it mean? Was bedeutet das? That we haven't really seen Jesus either. Dass wir Jesus noch nicht wirklich gesehen you understand haben. Me? Versteht ihr mich? Start looking at crucified Jesus. Beginne auf den gekreuzigten Jesus zu sehen. Finally have the real face of our Father revealed. Um das offenbare Gesicht des Vaters zu erkennen. You see one honest man that I really love in the Gospel of John. Ein wirklich ehrlicher Mann im Johannesevangelium. By the name of Philip. Das ist der Philip, Philippus. One honest and brave enough to ask the question. Er war ehrlich und tapfer genug, diese Frage zu stellen. Ask this question, Philip said unto him. Philippus sagte zu ihm. Lord, Herr, show us the Father. Zeige uns den Vater. And it'll be great, it'll be enough. Das würde genug sein für uns. You know what's going on? Jesus said, you have seen him, and he's saying, no, you're wrong. Jesus, this is what he's basically saying to Jesus. Jesus hat gesagt, ihr habt ihn bereits gesehen, und Philippus sagt, nein, das ist falsch, wir haben ihn noch nicht gesehen. He's saying, Rabbi, Rabbi, you're great, du bist großartig, but you're wrong now. Aber da hast du Unrecht. We haven't seen him. Wir haben ihn noch nicht gesehen. You're mistaken. Du hast einen Fehler gemacht. Tut mir leid. And look what is happening here. This is something. This is the promise for many of you here. Und das ist today. Jetzt ein Versprechen für euch heute, für viele von euch. He's saying we haven't seen Father. Show us to him. Er sagte, wir haben den Vater noch nicht gesehen. Zeig ihn uns. And look what is happening. Und schau, was passiert. With his voice. Mit seiner Stimme. With Jesus' voice. Mit Jesu Stimme. It is not the Son answering. Antwortet nicht der Sohn, but the Father himself. Aber der Vater selbst. Look at this. Jesus answered him. Jesus antwortete ihm. Oh. You see this? Jesus answered him. Jesus antwortet ihm. But look at this. This is not he's saying. This is Father. Und das ist nicht das, was Jesus sagt, sondern was der Vater spricht. I have been so long time with you. So lange Zeit bin ich bei euch. And yet hast thou not known me? Und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Sister. Schwester. I can see you. Ich kann dich sehen. Many sisters. Viele Schwestern. I can see you. This is what your father is telling to you this day. Das ist das, was der Vater euch heute sagt. Been for so long with you. Ich bin schon so lange bei dir. And you still haven't recognized me. Und du hast mich noch immer nicht erkannt. Brother. Bruder. Brothers. Brüder. This is what our father is shouting out loud to us today. Das ist, was der Vater uns heute laut zuruft. I am with you the whole time. Ich bin mit dir schon die ganze Zeit. Revealing to you my love through my son. Und ich offenbare dir die Liebe durch meinen Sohn. And you still see his wound, und du siehst noch immer seine Wunden, sein Leiden. And cannot see me. Und du kannst mich nicht sehen. Please open your eyes and finally look at me. Bitte öffne deine Augen. Look at me. Und endlich schau auf mich. Put your name instead of Philip's name here. Und jetzt schreib deinen Namen anstelle von Philippus hinein. This is the most important word that our Father is speaking directly to you. Das ist das wichtigste Wort, das unser Vater jetzt spricht durch seinen gekreuzigten Sohn. Daughter, my daughter. Tochter, meine Tochter. Put your name here. Schreib deinen Namen. My son, my beloved son. Mein Sohn, mein geliebter Sohn, schreib deinen Namen hinein. I have been so long time with you. Ich habe schon so lange Zeit bei dir. And yet hast thou not known me? Und du hast mich noch nicht erkannt. Take this opportunity today. Nimm diese Möglichkeit heute an. This is where the new covenant begins. Da ist es, wo der neue Bund beginnt. If you don't have it, you can understand everything about the new covenant and you're still not in the new covenant. Und wenn du das nicht verstehst, dann kannst du noch so viel wissen über den neuen Bund, aber du bist noch nicht in dem neuen Bund. Amen. Amen. To be continued.